Sie war eine reiche Schnalle, bezahlte alle Nummern gleich. Und sie kotzte Blut und Galle, wurde ein Schwänzchen plötzlich weich. Sie war eine geile Zecke, Perlen behangen ohne Scham. Und das ganze Rumgelecke endete auf der Reeperbahn. Gräfin Luise von Kummel, längst ertappt als bisexuell, war wieder in der großen Stadt und gierig wie ein Nimmersatt. Gräfin Luise von Kummel trieb es wieder mal viel zu schnell. Jungs und deren stritten Tag für Tag, mit wem sie es am liebsten mag. Sie war eine echte Blaue, arrogant wie ein reiches Kind. Durch das viele Rumgesaue wurde sie fürs Reale blind. Sie war eine wilde Heiße mit dem Hang zur Perversität. Ihre Partner fanden Scheiße, denn sie kam immer viel zu spät. Gräfin Luise von Kummel, längst ertappt als bisexuell, war wieder in der großen Stadt und gierig wie ein Nimmersatt. Gräfin Luise von Kummel trieb es wieder mal viel zu schnell. Jungs und deren stritten Tag für Tag, mit wem sie es am liebsten mag. Sie war eine alte Schlampe, fern der Familientradition. Verführt von der eigenen Tante, suchte sie stets die Illusion. Sie war eine harte Pflaume, das Dildo immer mit dabei. Ja, und selbst manchmal im Traume hörten die Nachbarn Lustgeschrei. Gräfin Luise von Kummel, längst ertappt als bisexuell, war wieder in der großen Stadt und gierig wie ein Nimmersatt. Gräfin Luise von Kummel trieb es wieder mal viel zu schnell. Die Jungs und deren stritten Tag für Tag, mit wem sie es am liebsten mag. Gräfin Luise von Kummel, da da da da da da da. Oh yeah.